Die Raffinesse dieser Masche und das viele darin investierte Geld übertraf alles, was Petrosino und seine Männer aufbieten konnten. Einen so umfassenden, akkuraten Nachrichtendienst wie den des Bundes hat es noch nie zuvor gegeben, ließ Petrosino einen Journalisten wissen. Die Verhältnisse jedes einzelnen Mitglieds der verschiedenen italienischen Gemeinden sind den Ausbeutern genau bekannt. Die Black Hand führte Dossiers über jeden wichtigen Händler der Stadt. Vermögen, Adressen und selbst entfernteste Familienmitglieder kamen darin vor. Was da vor den Augen des Detectives Gestalt annahm, glich immer weniger einer Verbrecherorganisation als einem Staat im Staat, der seine Untertanen überwachte und besteuerte und seine Feinde hinrichtete. Mit jedem Monat entwickelte der Bund sich vor Petrosinos Augen weiter. Es schien, als röche er das Italian Squad auf den Straßen schon von Weitem, als ahne er jeden Gedanken Petrosinos voraus. Als Petrosino anfing, Geldeintreiber zu verhaften, heuerte der Bund für diese Aufgabe ahnungslose Tölpel an, von denen viele eben erst aus Sizilien gekommen waren. Als das Squad begann, mit Verkleidungen zu arbeiten, verkleidete sich auch die Black Hand. Einmal sollten die geheimnisvollen Sechs ein als Köder ausgelegtes Päckchen mit Geld observieren. Möglichst unauffällig beobachteten die Männer die vorbeiströmenden Fußgänger. Stunden gingen ins Land. Geschäftsmänner, Straßenhändler, Hausfrauen, Textilarbeiter, niemand würdigte das Päckchen eines Blickes. Als das Licht langsam schummriger wurde, bog ein Buckliger in die Straße. Schon von Weitem sah man die gebrochene Nase und wie sonderbar der Mann das Bein nachzog. Unter den aufmerksamen Augen der Detectives näherte sich der Bucklige dem Päckchen. Dann stürzte er plötzlich darauf zu, bückte sich und hob es auf. Wieselflink wetzte er davon und um die nächste Ecke. Die verblüfften Polizisten gaben ihre Tarnung auf und umrundeten Sekunden später ebenfalls die Ecke. Doch ein Buckliger war nirgendwo zu sehen. All die Männer auf der Straße hatten gerade, gesunde Rücken. Auf dem Boden fanden die Männer ein Klümpchen Spachtelmasse, die schiefe Nase des Buckligen. Der Mann, wer immer er gewesen sein mochte, ging aufrecht davon, das Päckchen unter dem Mantel verborgen.